Ausländische Gäste, darunter die Delegation der KP der Schweiz und die Delegation der Volksversammlung der Präfektur Nagano zur Unterstützung der selbstständigen und friedlichen Wiedervereinigung Koreas in Japan, legten am 6. August an den Bronzestatuen der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude Blumenstrauße nieder und verbeugten sich davor.